Und Jahwes Zorn entbrannte aufs Neue gegen Israel, so dass er David gegen sie aufstiftete mit dem Geheiß, auf. Zähle Israel und Juda. Da gebot der König Job und den unter ihm stehenden Truppenführern, durchstreife einmal alle Stämme Israels von Dan bis Beerseba und haltet Volkszählung, damit ich die Zahl der Bevölkerung erfahre. Job erwiderte dem König, und mag Jahwe, dein Gott, zum Volke, sie mögen sein so viel sie wollen, noch hundertmal mehr hinzutun, und mag mein Herr und König das selbst noch erleben, aber warum hegt mein Herr und König ein solches Verlangen? Aber des Königs Befehl bezwang Job und die Truppenführer, so begab sich denn Job mit den Truppenführern vom König hinweg, um die Volkszählung an Israel vorzunehmen. Sie überschritten den Jordan und fingen bei Aroer an und bei der Stadt, die im Bachtel liegt, in der Richtung nach Gad und nach Jeser hin. So gelangten sie nach Gilead und bis zum Lande der Hethiter, gegen Kades hin. Darauf gelangten sie nach Dan, und von Dan bogen sie um nach Sidon zu. Sodann gelangten sie zur Festung von Tyrus und zu allen Städten der Heviter und Kanaaniter, worauf sie von da hinweg ins Südland von Juda, nach Beerseba, zogen. Als sie so das ganze Land durchstreift hatten, kamen sie nach Verlauf von 9 Monaten und 20 Tagen heim nach Jerusalem. Job gab dem Könige die Zahl an, die sich bei der Musterung des Volks herausgestellt hatte, und zwar belief sich Israel auf 800.000 waffenfähige, schwertgerüstete Männer und die Judäer auf 500.000 Mann. Aber David schlug das Gewissen, nachdem er das Volk hatte zählen lassen. Da sprach David zu Jahwe, ich habe mit dem, was ich sät, schwer gesündigt, nun aber, Jahwe, lass doch deinem Knechte seine Verschuldung hingehen, denn ich war schwer betört. Als sich nun David am Morgen erhoben hatte, es erging nämlich das Wort Jahwes an den Propheten Gad, den Seher Davids, mit der Weisung, gehe hin und sprich zu David, so spricht Jahwe, drei Dinge lege ich dir vor, wähle dir eines davon, dass ich es dir antue. Da ging Gad zu David hinein, teilte ihm dies mit und sprach zu ihm, willst du, dass 3 Jahre Hungersnot über dein Land kommen soll, oder dass du 3 Monate vor deinen Feinden fliehen musst, und das Schwert dich verfolge, oder dass 3 Tage Pest in deinem Lande sei? Nun besinne dich und sieh zu, was ich dem, der mich sendet, antworten soll. David entgegnete Gad, mir ist sehr bange, lass uns in die Hand Jahwes fallen, denn sein Erbarmen ist groß, aber Menschen möchte ich nicht in die Hände fallen. So wählte sich David die Pest. Es war aber gerade die Zeit der Weizenernte, als die Seuche begann, und es starben aus dem Volke von Dan bis Beerseba 70.000 Mann. Als aber der Engel seine Hand gegen Jerusalem ausstreckte, um es zugrunde zu richten, da reute Jahwe das Unheil, und er gebot dem Engel, der die Verheerung im Volk anzurichten hatte, genug. Ziehe nun deine Hand ab. Der Engel Jahwes befand sich eben bei der Tenne des Jebusiters Arawna. Als aber David sah, wie der Engel das Volk niederschlug, betete er also zu Jahwe, ich habe ja gesündigt und habe mich verschuldet, diese aber, die Schafe, was haben sie getan? Lass doch deine Hand sich gegen mich und meine Familie wenden. An jenem Tage erschien dann Gad bei David und sprach zu ihm, geh hinauf, errichte Jahwe einen Altar auf der Tenne des Jebusiters Arawna. Da begab sich David auf Gads Geheiß hinauf, entsprechend dem Befehl Jahwes. Als nun Arawna ausschaute und den König gewahrte, wie er mit seinem Gefolge auf ihn zuschritt, da trat Arawna hinaus und verneigte sich vor dem Könige mit dem Angesicht bis auf den Boden. Sodann fragte Arawna, warum kommt mein Herr und König zu seinem Sklaven? David erwiderte, um dir die Tenne abzukaufen, damit ich Jahwe einen Altar baue und so die Seuche vom Volk abgewehrt wird. Arawna entgegnete David, mein Herr und König wolle nehmen, was ihm zusagt, und opfern, sieh, da die Rinder zum Brandopfer und die Dreschschlitten und das Geschirr der Rinder zum Brennholz, das alles schenkt dem Könige. Der Sklave meines königlichen Herrn. Und Arawna sprach zum Könige, Jahwe, dein Gott, möge dir geneigt sein. Der König erwiderte jedoch Arawna, nein, sondern ich will es von dir um Entgelt käuflich erwerben und will Jahwe, meinem Gotte, nicht Brandopfer darbringen, die ich umsonst habe. So kaufte denn David die Tenne und die Rinder für den Betrag von 50 Silbersekeln. Darauf baute David dort Jahwe einen Altar und brachte Brand- und Heilsopfer dar. Und Jahwe ließ sich dem Lande wieder günstig stimmen und die Seuche wurde von Israel abgewehrt.